Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 33. Die Abfahrt der Medoiditen. Zweiter Teil. Nun denn, so ihr vernommen habt den Willen Gottes klar und deutlich, so danket Gott mit mir in euren Herzen und saget: Herr, du allmächtiger, großer Gott, wir danken dir mit Inbrunst unseres noch schwachen Herzens, mache es stark, du großer, guter, starker, ewiger Gott, damit wir dir, dereinst deiner unendlichen Heiligkeit würdiger wie jetzt in unserer unendlichen Schwachheit danken, dich loben und preisen können, und dass wir dadurch, wie du uns so gnädig versprochen hast, dereinst auch würdig wären, deinen Kindern nur in einem kleinsten Teile gleichen zu können. Nun aber, o großer Gott, geschehe dein Wille und lass uns besteigen die Kasten und führe uns alle nach deinem alleinigen Wohlgefallen. Amen. Und siehe, als sie nun dieses kurze Gebetlein verrichtet hatten, verließen sie mit Meduhet die Stelle und bestiegen fröhlichen Herzens die Kasten. Und siehe, alles, wie es Meduhet geweissagt hatte, ist genau und pünktlich eingetroffen. Mit einem großen Sturme jagten, von der Schlange angeführt, lahme Syänen und Tigerrotten ergrimmt den armen Medoiditen nach. Aber ebenso schnell trieb ich die Kasten mit meinem Völklein von den Ufern. Und so auch dann ruhig und doch schnell hin zu den Ufern des Großlandes, umflossen von den großen Gewässern. Und die Lamechiten aber ließ ich verfolgen von den stets wachsenden Fluten des Meeres bis zu den Bergen, allwo sie zu Tausenden von den Hyänen, Tigern, Löwen, Bären und Wölfen und Schlangen zerrissen und verzehrt wurden. Denn der Zug der Verfolger bestand aus 7000 männlichen und 7000 weiblichen Köpfen. Und davon kamen nicht mehr denn 7 Jünglinge und 7 Fräulein nach Hanung zurück und sagten daselbst aus, was da geschehen war, und brachten die von Medoiditen hinterlassenen Tiere unversehrt zurück, an der Zahl 35.000 Kamele und ebenso viele Esel, und übergaben dieselbe dem Lamech und erzählten ihm alles, was sie gesehen hatten, wie nämlich ein heller Blitz aus dem wolkenlosen Himmel zwischen sie und die Flüchtlinge gekommen ist, und dieselben in großer Schnelle am Ende der Welt, da ein großes, unermessliches Gewässer ist, weit auf dasselbe wohl hinaustrug. Dann aber hätten die Wasser zu wachsen angefangen und hätten sie getrieben hoch in die Gebirge dort, und es wären unübersehbare Scharen von den bekannten reißenden Tieren über sie gekommen und hätten sie bis auf sie allesamt zerrissen und gefressen. Sie selbst wären nur dadurch gerettet worden, dass sie sich unter die große Menge der Kamele und Esel geflüchtet hätten. Und es möchte Lamech wohl bedenken, was da geschehen sei. Und es komme ihnen vor, als wohne über den Sternen ein großer König, mit dem die Menschen nie einen Kampf wagen sollten, und sollten lieber ihn anbeten und hoch verehren, seiner unbegreiflichen Macht wegen, da ihm sogar das Meer, die Winde, Blitze und alle reißenden Tiere gehorsam wären, was sie mit eigenen Augen gesehen hätten und gehört hätten eine große Stimme, welche den Tieren geboten hätte wie ein Donner und so auch geredet hätte mit den großen Elementen wie ein großer Sturm aus den Höhen der Sterne. Und siehe, als Lamech solches vernommen hatte, ergrimmte er in seinem Innern und beschloss, sich an mir zu rächen. Das aber war eine Folge davon, dass die Schlange sein Herz ganz in Beschlag genommen hatte. Daher sprach er zu den Jungen, die da zurückgekommen waren: Höret, ihr sieben Schuldlosen, ich will Genugtuung haben von dem Sternenkönige und einen tausendfachen Schadenersatz. Geht hinaus, da ihr wisst, wo er zu sprechen ist, und gebietet ihm in meinem Namen, was ich verlange. Und sollte er sich weigern, so saget ihm, er sei von mir aus verflucht. Und sollte er noch so groß und mächtig sein, so werde er durch mich, wie mein Volk durch seine Tiere auf der Erde, unter meinem Hohngelächter von seinem Volke zerrissen und zerfleischt werden. Denn er ist mit aller seiner windigen und wässrigen Macht nur ein schwaches Lamm gegen mich, den König der Löwen. In die Wälder aber werfet allethalben Brände und zündet an alle Berge, damit seine Bestien allenthalben gebraten werden, damit er sich hernach zur wohlbereiteten Tafel setzen und dann verzehren kann die verbrannten Bestien, Fleisch und Knochen. Und will er sie da nicht verbrennen lassen, so soll er nur Fluten darüber leiten, damit seine Macht ersaufe. O, ich kenne diesen luftigen Übersternenkönig sehr wohl. Alles, was er tut, tut er aus Furcht vor mir, denn er kennt meine Größe, Macht und Stärke, die ihm genug zu schaffen machen und ihn endlich ganz verderben wird, so er nicht willfahrt meiner gerechten Forderung und jedem meiner Wünsche. Nun gehet und vollzieht, was ich euch geboten, nehmet Männer und euch wohl versehen mit Feuerbränden, um anzuzünden die Berge im Falle der etwaigen Weigerung. Da entfernten sich die Jünglinge und berieten sich untereinander, was zu tun da sein möchte, denn, sprachen sie untereinander, wenn er denn gar so mächtig ist, warum geht er denn nicht selbst? Denn toll ist sein leichter, dann kämpfen und drohen in der blinden Wut leichter, denn die Ausführung, denn das, was er geredet hat, das hätte ein jeder von uns auch reden können, aber zu was nütze? Wie weit seine und unsere Hände reichen, weiß und sieht jeder Mensch. Aber wer hat je nur seinen einen Finger des Übersternenkönigs gesehen, damit er ermessen könnte seine ganze Macht und Kraft? Lamech ist eine Mücke nur gegen Tartaha und seinen Anhang. Und wo ist dieser und sein ganzer Anhang? Nun sind wir sieben noch seine ganze Zentralkraft und haben gesehen die unbegreifliche Macht des großen, unsichtbaren Königs über den Sternen, haben gehört seine Rede, dass vor ihrer Stärke der ganze Erdkreis erbebt hat, wie jemand, den der Frost bis zu und in die Knochen und ihr Mark eisig durchdrungen hat. Daher tun wir, was wir wollen, und gehen hinaus, und statt der Drohung wollen wir ihm ein Lob bringen und preisen seine große Macht und Stärke. Vielleicht nimmt er uns auf, wie er den Meduhet aufgenommen hat, und sodann soll daheim Lamech seine Kraft messen und in die Steine beißen vor Wut. Die Fortsetzung folgt demnächst.